Gehen wir. Diese treffen wir dann vor den Toren unter den Wachen. Ich wies sie ja an, sich dort zu versammeln. Nestor erwiderte ihm, der Gerenier, der Lenker der Rosse: So wird kein Argeier ihn tadeln und ihm nicht gehorchen, wann auch immer einem er etwas befiehlt und ihn antreibt. So sprach er und tauchte mit der Brust in das Hemd ein, band sich unter die schimmernden Füße schöne Sandalen und befestigte mit einer Spange den doppelten, weiten, purpurfarbenen Mantel und zottig spross drauf die Wolle, griff nach dem wehrenden Speer mit geschärfter, eherner Spitze und schritt hin zu den Schiffen der erzumschirmten Achaier. Und den Odysseus zuerst, Zeus ebenbürtig an Klugheit, weckte dann Nestor aus dem Schlaf, der Lenker der Rosse, ihn anrufend, und rasch umfing ihm der Weckruf die Sinne. Und er trat aus der Hütte und sprach zu ihnen die Worte: Was durchstreift ihr so bei den Schiffen alleine das Lager durch die ambrosische Nacht, weil so große Not ist gekommen? Nestor erwiderte ihm, der Gerenier, der Lenker der Rosse: Zeus Spross, Sohn des Laertes, erfindungsreicher Odysseus, sei uns nicht böse, denn großer Kummer bedrückt die Achaier. Nein, komm mit, dass noch andere wir wecken, denen es zukommt, Rat zu halten, ob fliehen wir sollen oder noch kämpfen. Sprach's, und der einfallsreiche Odysseus ging in die Hütte, legte den bunten Schild um die Schultern und folgte den beiden.